No. Junge Ma, yeah. Der junge Tag, der junge Nie. Ja. Oh, ich liebe diesen Beat, Caddy. Der junge Nie ist verrückt. Oh. Mein Hunger ist so groß für so ein kleines Stück vom Kuchen. Glaubt ihr wirklich, ich mach halbe mit euch Huren? Eure Leben sind zu kurz, ihr braucht gar nicht anzufangen. Deine Karriereleiter läuft an meinem Schwanz entlang. Ice, Ice, Baby, ich hab etwas zu bieten. IZ2 bringt Metalldetektoren zum Piepen. Warte schon seit 3 Stunden auf deinen Drink an der Bar. Ich bin paar hinter der Bar, mach mir die Barfrau klar. Es ist wie damals im Label. Ich bring die Disco in die Luft. Du schmeißt Profis, ich schmeiß 50 durch den Club. Yeah. Nach dem Battle hast du deine Ehre verloren. Tritt in den Bauch, Bruder, nie geboren. Du willst Ärger, wir treffen uns morgen. Du kannst dir schon mal eine Prothese besorgen. Ich bin viel zu hungrig für so ein kleines Stück vom Kuchen. Glaubt ihr Opfer, dass ich mich damit zufrieden gebe? Wieso denkt ihr, ich mach halbe mit euch Huren? Ab morgen müsst ihr anderen von Luft und Liebe leben. Mach den Mund zu, Spaß, sperr die Ohren auf. Cat liefert euch den Rap, den ihr verloren. Glaubt sogar, dass Mike hat Respekt, wenn ich meine Lines flex und auf den Beat verbalen Amok laut. Ich schreib 100 neue Texte, wenn der Tag beginnt, während die Sonne langsam aufgeht und ich Wodka trinke. Ich steh auf Beats und Bass, auf die ich Hits drauf klatsch, weil ich mich in meinem Flow einfach am besten find. Jetzt zollt Respekt, wie's dich gehört für West-Berlin. Zeig den Hof nix und Demut für KIZ und die Queen. Respekt! Mein Hunger ist so groß für so ein kleines Stück vom Kuchen. Glaubt ihr wirklich, ich mach halbe mit euch Huren? Eure Leben sind zu kurz, ihr braucht gar nicht anzufangen. Deine Karriereleiter läuft an meinem Schwanz entlang. Boom, Sucker, Lacker, Boom, Sucker, Lacker, Lacker. Nimm mich Euro 8000 AK, Ratte, Vater. KIZ, dicker Sound, wir sind back wie Bush. 2005, ich habe jetzt Zeit für Krieg. Die Welt ist deine Mutter und wir sind mein Glied. Spiel unser Lied für mich, sagt sie zu mir. Wir rappen live, Tanz, Tanz und springen drauf zu viert. Gib mir Fleisch und Käse, ich will keinen Brokkoli. Wir machen keine Tracks, wir machen Psychologie. Dein Rapstar ist New Era, meiner Monotonie. Für mich ist Rapmusik bloß Monopoly. Ich bin viel zu hungrig für so ein kleines Stück vom Kuchen. Glaubt ihr Opfer, dass ich mich damit zufrieden gebe? Wieso denkt ihr, ich mach halbe mit euch Huren? Ab morgen müsst ihr anderen von Luft und Liebe leben. Ich geh auf die Straße, sag den Kindern, Rauchen ist schlecht für die Conny. Guckt euch eure Väter an, wollt ihr auch aussehen wie Zombies? Jeder war auf dir drauf, dein G-Punkt ist ein Trampelpfad. Ich sterbe, wenn ich 30 bin, vielleicht an einem Schwanzinfarkt. Ich mach dich so feucht, bis der Kupfernebel. Du bist so laut, ich glaub du brauchst nen Knebel. Ich fahr vorbei, wim, wim. Hi, hi, drive by, Ratata. Bye, bye. Mein Hunger ist so groß für so ein kleines Stück vom Kuchen. Glaubt ihr wirklich, ich mach halbe mit euch Huren? Eure Leben sind zu kurz, ihr braucht gar nicht anzufangen. Deine Karriereleiter läuft an meinem Schwanz entlang. Yeah.